15. Brasilianer, aber auch brasilianisch in der männlichen Form im Plural. Brasileiros. Die männliche Form Singular heißt Brasileiro. Glücklich im Plural. Felizes. Glücklich im Singular. Feliz. Es ist kalt. Está frio. Aber. Mas. Die Frauen aus Bayern. As bávaras. Die in der femininen Form im Plural. As. Nett. Simpático. Stadt. A cidade. Interessant. Interessante. Bei dir. Por aí. Bis bald. Até breve. Groß. Grande.